Kubinke, nach dem gleichnamigen Roman von Georg Herrmann. Berlin, 1910. Meine Herrschaften, sehen Sie da drüben das unbekleidete Rasseweib? Jawohl, direkt vis-à-vis auf der anderen Straßenseite. Dort, wo im Parterre ein Messingbecken im Wind flattert, steht ein Weib in edelster... Ach, Sie kennen es schon. Und zweimal fallen Sie nicht drauf rein auf eine Bronzefigur aus Zinnius. Den Trick mit meinem Blickfangsetzen hätte ich ja auch ja nicht nötig. Die Geschichte mit Emil Kubinke, dem Barbiergesellen, ist doch immerhin derart gestaltet, dass Sie wenigstens sein Ende hören wollen. Sagte ich soeben sein Ende? Na, geben Sie nicht drauf. Oder besser, behalten Sie den kleinen Versprecher ruhig im rechten Ohr, während ich Ihnen über den Fortgang von Kubinkes Liebesleben erzählen tue. 3 Grazien hat er an der Hand. Pauline, Emma und Hedwig. 3 Hausmädchen in eben dem Hause, wo jetzt eine Militärkapelle vorbeimarschiert. Mit Emma und Hedwig hat unser Schmucker nach Bildung und leider auch nach gelduftender Friseur schon etwas gründlich possiert. Und eigentlich hat er dabei in jedem Falle gedacht, es ist die große Liebe. Die aber werden Sie erst im Folgenden kennenlernen. Er will sagen, die wird er kennenlernen. Kommen wir in medias res, wie auch Kubinke zuweilen zu sagen pflegt. Es ist 5 Minuten nach Dienstbeginn und Emil steht noch immer nicht im Frisiersalon. Na, nach so einer Nacht in Emmans Kammer ist es kein Wunder. Aber sein Chef, der Herr Zidorn, kennt da überhaupt kein Pardon. Wie also der kleine schmucke Friseur den Laden betreten tut, winkt ihm sein Chef zu sich heran. Herr Kubinke, wollen Sie bitte auf ein Wort nach hinten kommen? Herr Tesch, ja, bitte. Übernehmen Sie den Kunden. Gut. Bitte, Herr Zidorn. Sie sind jung. Gut, habe ich nichts dagegen. Nicht ungebildet, auch nichts dagegen. Freizeit ist Ihre Sache, auch gut. Aber eines will ich Ihnen sagen. Nicht hier im Hause. Hört Sie doch nicht. Sie werden schon wissen, was ich meine. Das schickt sich nicht. Ich habe keine Lust durch Ihre Aktivitäten. Mehr sage ich nicht, Herr Kubinke. Die Kundschaft zu verkraulen. Wir waren alle jung. Aber bitte, bitte nicht hier im Hause. Das ist ein Irrtum, Herr Zidon. Möglich, aber selbst dann. Ich sehe es ungern, wenn meine Gesellen der Anlass sind für die Irrtümer meiner Kundschaft. Im Übrigen, Ihre 5 Minuten zu spät heute früh waren kein Irrtum. Es soll nicht wieder vorkommen, Herr Zidon. Ja, das möchte ich Ihnen wünschen. Und wenn Sie heute bei die Außenkunden kommen, dass Sie da nicht so nervös mit die Hände flattern wie eben jetzt. Wie? Hallo, Sie! Was wollen Sie denn, Piesecke? Früher hat's das in dem Haus nicht gegeben. Reden Sie mit mir? Nö. Mit dem Chauffeur von Karl den Großen. Ich muss doch energisch bitten. Sie haben heute in aller Frühe auf das frische Harte getreten. Mit Leute wie Sie rede ich überhaupt nicht. Oh. Für Ihren weiteren Lebensweg sehe ich nur duster, mein Herr. Plebs. So ein alter Plebs. Freierstoffnanzen, bitte! Immer gehen Sie ran an meine Kleider. Ich kann sie nachher auslüften, damit Ihr ordinärer Parfüm nicht hängen bleibt. Emma! Immer ran, gehen Sie doch zur Polizei. Ich bin anständiges Mädchen, ja? Ich muss mich nicht mit Ihrem Plunder behängen. Ich kann hier gleich mitkommen bei die Polizei und erzählen, was hier nachts los ist. Unten bei Markowski sieht ein frischer Riss durch die Decke. Die werden auch nicht mehr länger mitspielen. Gesangspädagogin, denn sind Ihre durchbrochenen Spitzenhöschen wohl die Noten, wa? Emma! Sie laufen zunehmend Gefahr, sich die Möglichkeit einer gütigen Einigung zu verschärfen. So eine schwabligen Galane wie Sie jede Nacht. Oh, raus! Oh, du ordinäre Blume! Da kommen Sie rein, Kubinke. Guten Tag, Herr Löwenberg. Guten Tag. So, bitteschön. Was ist denn das für ein Krach im Haus? Sie scheinen ja die Frauen hier im Haus ganz durcheinander gebracht zu haben. Jetzt schauen Sie sich wohl schon um Sie, was? Aber Herr Löwenberg. Mir geht es nicht an, Herr Kubinke. Aber ein väterliches Wort? Na, Vorsicht, ich krieg ja lauter Schaum in die Nase. Entschuldigung. Im Vertrauen. Mir sind da Dinge zu Ohren gekommen. Na gut, gut, Sie brauchen nicht zu erwidern. Ich will auch nicht untersuchen, was da stimmt und was nicht stimmt. Doch eins, lieber Freund und Kupferstecher, von heimlichen Besuchen bei Pauline in der Zeit unserer Abwesenheit bitte ich geflissentlich Abstand nehmen zu wollen. Ich habe nichts gegen, wenn Sie Pauline abends treffen oder mit unserer Erlaubnis, versteht sich, auf ein halbes Stündchen in der Küche einsitzen. Aber derartige Vorfälle... Aber ich versichere Ihnen, Herr Löwenberg, niemals war ich ohne Ihr Wissen in Ihrer Wohnung. Wer so etwas behauptet, will lediglich Pauline und mich in einen schlechten Ruf bringen. Na, mir reicht es schon, wenn es Gerüchte gibt. Verstehen Sie? Ja. Ja, gut, Kubinke. Gut. Also morgen wieder. Pauline, geleite den Herrn Kubinke nach draußen. Na, Fräulein Pauline? Ich habe Sie ja so lange nicht gesehen. Sie sollten sich was schämen. Von Ihnen hätte ich sowas nicht erwartet, Sie gemeiner Mensch. So, ich weiß nicht, was die Leute reden. Den ganzen Morgen geht das schon so. Wenn das so weitergeht, verklage ich alle bei Gericht. Wegen Beleidigung. Piesige quatscht am meisten. Plibeer. Ist es Französisch? Latein. Ich bin bis zur Obersekunde gegangen. Ah. Ja, und dann ist mein Vater gestorben und sein Geld war auch alle. Und Ihre Mutter? Och, die habe ich kaum gekannt. Ja, wenn ich Geld gehabt hätte, dann wäre ich Student geworden, ganz sicher. Geistige Dinge liegen mir sehr, wissen Sie? Ja. Besonders die Kunst. Torwalzen. Kennen Sie den? Nein, Herr Kubinke. Ich trage mich auch mit dem Gedanken, mir eine Beethoven-Büste anzuschaffen. Was Sie nicht sagen. Ja, die sind bloß alle so schrecklich teuer und mein Gehalt und die Trinkgelder, die will ich doch sparen, wissen Schade, Sie? Schade, dass die Emma so überhaupt keinen Sinn für eine Büste hat. Ich verstehe nicht. So ein gebildeter Mann wie Sie. Sie verstehen schon ganz gut. Beethoven. Und dann gehen Sie mit einer wie Emma. Ich? Ich habe Sie doch zusammen gesehen heute Nacht, wie ich den Jungen beruhigen musste. Ach, das meinen Sie? Das ist ein Zufall. Ich traf Fräulein Emma vor der Haustür. Ja, sie hatte keinen Schlüssel bei sich. Nur gut, dass Sie einen Schlüssel bei sich hatten. Also sehen Sie mal, Fräulein Pauline, Sie sind mir ganz zu Unrecht böse. Wenn ich mit den anderen Mädchen so rede, dann liegt das daran, Sie sind immer so stolz. Wie oft haben Sie mich denn schon gefragt, ob wir zusammen ausgehen wollen? Sehen Sie? Jetzt sind Sie ruhig. Pauline! Ja, wollen wir, können wir, fahren nächsten Sonntag zusammen nach Pango, abgemacht? Pauline! Den Sonntag sind die Herrschaften eingeladen, ja. Aber vielleicht kommen sie abends mal in die Küche. Herr Löwenberg hat vorhin selber gesagt, dass er nichts dagegen hat. Ich komme so oft ich kann. Also was ist denn nun? Hörst du nicht? Ich bin schon unterwegs, Frau Löwenberg. Auf Wiedersehen. Ja, nun gehen Sie mal endlich. Ach, Sie? Sie sind ja so erregt. Haben Sie eine Lotterie gewonnen? Nein, das nicht. Sie sind ja gestern Abend vom Tanz weg so schnell verduftet. Im Gegenteil. Sie waren plötzlich weg. Mann, eine halbe Stunde habe ich Ihnen zugeblinzelt. Ich habe heute noch entzündete Ohren davon. Aber Sie, Sie haben ja Emma einen angeschmachtet, wie der Mops die Bulette. Ich? Fräulein Emma? Stiefelnach stehen doch bis auf den letzten Zehennagel. Sie werden noch an mich denken. Für die, da sind Sie ja nicht gewieft hier noch. Also besten Dank für Ihre Fürsorge. Hoffentlich stößt Ihnen die letzte Nacht nicht übel auf, kann ich Ihnen sagen. Hedwig! Wollen Sie den Barbier nicht endlich passieren lassen? Ich glaube schon wie ein Affe. Ich komme, Herr Markowski. Ich komme. Ja, guten Tag. Mal ran, Kubinke. Übrigens, Eldorado hat das Rennen gemacht mit einem dollen Speed. Ich bin mit Ihrem Chef ausgesöhnt. Richten Sie ihn denn aus? Jawohl, Herr Markowski. Eldorado war nämlich sein Geheimtipp. Wissen Sie, mit die Dreijährigen, da ist das so eine Sache. Wenn die Am Nachmittag dann balbierte Kubinke Ladenkundschaft. Wenn die Kunden nicht unterhalten werden wollten, hatte man Zeit für eigene Gedanken. Und Kubinke dachte viel. Woran? Na, haben Sie mal eine Nacht mit Fräulein Emma? Ich meine, sowas vergisst man nicht leicht. Das tiefgründige Gespräch mit Pauline Dajena, das nahm er mir für eine schöne Geste ohne massiven Gegenwert. Jedenfalls steht Kubinke gerade tief in seine Gedanken versunken vor dem Frühstücksverschlag und führt das Rasiermesser über den Streichriemen, geschickt, aber ohne Hast, ruff, runter, ruff, runter. Menschenskind, Kubinke, Kubinke, sehen Sie bloß mal aus dem Fenster. Das lange Laster hat's wahr gemacht. Die zieht ab. Die Emma? Aber warum denn das? Es soll sich mit ihrer Olsch gekracht haben. Irgendwelche Männergeschichten. Aber deswegen? Ohne ein Wort? Na, nun lassen Sie doch wenigstens das Messer hier. Weg ist sie. Ohne ein Wort des Abschieds. Nach so einer Nacht und nach der vielen Liebe, von der zwischen Emma und Emil nicht nur die Rede war. Es traf ihn hart, unseren Friseur. Und wie er der davonzuckelnden Droschke nachsah, fiel es ihm schwer, ein gleichgültiges Gesicht zu machen. Aber auf einmal, als der Karren um die Ecke gebogen war, machte es Klick in Emil sein Innerstes, und wie wenn in einen Guckkasten ein neues Bild reingeschoben wird, schob sich Pauline vor Emils geistiges Auge. Na, nu ist aber gut, werden sie vielleicht sagen, und ich gebe ihnen recht. So ein schneller Wechsel, das muss man missbilligen. Aber hier kriegen sie das Leben übermittelt, wie es ist. Ich kann nur das Beste hoffen. Und das nächste Bild in Löwenbergs Küche, na, sagen sie selbst, ist das nicht schön? Dritter Aufzug. Gemach in Mehrenbergs Schloss. Der alte Mehrenberg in Klammern steht am offenen Fenster, die Mütze zwischen den gefalteten Händen. Die Sonne steigt empor. Hab Dank, oh Gott, des Greisen Dank für diesen neuen Tag. Und für... Sie müssen aber auch hinhören, Fräulein Pauline. Stören Sie die Stricknadeln? Dann leg sie weg. Nein, nein. Und für den Tag, den du geschenkt dem Lande, da du hervorriefst aus des Dunkels Schoß, mildglänzend Habsburgs leuchtendes Gestirn, das wieder grün macht die zerstampften Auen und wieder lau die frostdurchschnittene Luft. Wie Brüder kehren wir ein ins Elternhaus, von eines Vaters Auge fromm bewacht. Amen. So soll's geschehen. Wer klopft? Ich hab ja nicht gehört. Das muss die Markowskische gewesen sein. Die Markowskische? Fräulein Pauline, das ist Grillparzer. Wer? Und jetzt um die Zeit? Wer klopft, das sind die letzten Worte im ersten Auftritt des dritten Aufzugs in König Ottokars Glück und Ende vom Franz Grillparzer. So ist das gemeint. Oh, Sie lesen aber auch so richtig natürlich, Herr Kubinke. Und trotzdem so feierlich. Wie unser Pfarrer Kniesbettel, der mich eingesehnet hat. Grillparzer. Das war der Lieblingsdichter von Geheimrat Knecht, Obersekunda. Ja, auf 3 Schulfeiern durfte ich rezitieren. Und dann sind Sie doch bloß Friseur geworden. Na, ich bin ja nur froh drüber. Reichen Sie mir mal die Joppe von Löwenberg rüber. Die muss auch wieder tipptopp. Tja, Grillparzer. Und Uhland. Uhland. Des Sängers Fluch. Und ich bin so ungebildet. Eine richtige Schande. Aber schöne Haare haben sie wirklich, Pauline. Meine roten Strähnen. Sie nehme ich bloß auf den Arm. Bei den Römern war das der höchste Traum. Ja. Oh, jetzt geht ja schon wieder auf 9. Also von Uhland, da bringe ich Ihnen das nächste Mal was mit zum Lesen. Alles Reklam. Wann soll man bloß auch mitkommen? Gute Nacht, Emil, und schlafen Sie gut. Kubinke stellte sich nun fast täglich ein. Die Reklamheftchen, von denen er immer noch glaubte, sie mitbringen zu müssen, wurden allerdings von Tag zu Tag dünner. Und aus seinem geliebten Tell hatte er ganze Szenen rausgestrichen. Und schließlich kam er ganz ohne Heftchen. Wie ich's Ihnen sage, Piesecke, Abend für Abend geht das so. Na, das müsste ich sein und bloß mit meinem Cousin. Und alles in Ehren. So ist es, Hedwig, recht hast du. Also ich strafe dieses Sodom mit Nichtachtung. Solltest du auch tun. Ich möchte wissen, warum der Kerl so angemacht. Der hat's faustdick. Meinst du? Genau, die Pauline weiß schon, warum sie mit dem Barbier loszieht. Ja, dann ist es ja direkt schade, dass es mit Ihnen, ich meine mit dir und mit dem Kubinke... Aber Opa Piesecke, hab ich's denn nötig? Tja, ich weiß ja nicht, aber... Na, das lass man meine Beunruhigung sein, Opachen. Aber wie es nun mal so geht. 3 Sonntage später hatten sich mehr oder weniger alle im Haus an die Liaison gewöhnt und zerrissen sich nur noch mäßig das Maul. Wie sagt doch der Dichter, ist dein Ruf erst ruiniert, lebst du dann ganz ungeniert. Naja, und nach Vaters Tod war's dann aus mit der Obersekunde. Der olle Kelpin, der brachte mir dann zu Hause in Nauen das Frisieren bei. Und wie ich dann nach Berlin bin, da sagt er, ah, hier bei uns, da wissen sie alle, wo Berlin ist. Aber in Berlin, da weiß kein Mensch mehr, wo Nauen liegt. Du, Emil, du kommst auch nicht wieder. Also der Naffkuchen, der ist wie vom Konditor, Pauline. Weißt du, der Heimrat Knecht, er nannte mich immer einen Niesepriem, wenn er mir so am Ohr drehte. Aber dem werde ich's zeigen. Und der olle Kelpin, der hat recht gehabt. Nach Nauen jeg nie in mein Leben nie nicht mehr zurück. Berlin ist Berlin. Da kann der Mensch was werden, jawohl. Und ich schaffte doch. Einen eigenen Salon, den schaffe ich allemal. Man muss nur sein Zeug zusammenhalten und Bildung muss man haben. Nicht wie der Tisch. Der hat ja man überhaupt keine geistigen Interessen. Na, jetzt geht er mit einer Witwe und in den Kehe-Club ist er auch eingetreten. Nee. Einen Salon richte ich mir ein. In einer vornehmen Gegend. 2 Gesellen und 3 Frisierplätze. Und als Chef arbeite ich mit, nicht wie Zidorn. Und eine schmucke Frau habe ich dann auch. Ach, Herr Kubinke. Aber Pauline, wir wollten doch du sagen. Ach, Emil. Aber ein paar schöne Rücklagen habe ich auch. Und das Erbe, was sie mir nächstes Jahr auszahlen müssen, macht glatte 2.000. Ah, das ist bloß... Noch habe ich Kaisers Rock nicht getragen. Ich warte täglich auf den grünen Schein. Vor dem wird nichts. Aber wenn du wirklich auf mich warten willst... Du bist wohl bloß solche wie die Hedwig gewohnt, was? Wenn ich einen Menschen hier habe, dann kann ich auch warten. Und in Treue. Leg da lieber ein Tuch über die Hosen, der Kuchen fette durch. Voller Glückseligkeit... Und jenseitig eingehenkelt kamen die beiden zurück. Piesecke, der Portier, staunte nicht schlecht. Und noch mehr staunte er, als er mit seiner Fantasie nicht zu Rande kam. Denn Pauline ging nach einem herzhaften Abschiedskuss hier hoch und Emil dort. Gut, dass Sie endlich zurück sind, Pauline. Na, das war ein Tag, nee. Ich habe mich heute verlobt, Frau Löwenberg. Nee, so eine Überraschung. Und einen richtigen Verlobungsschnupfen haben sich ja auch schon zugelegt. Na, der geht in Heringsdorf schnell wieder weg. Wieso in Heringsdorf, Frau Löwenberg? Na, im Urlaub. Im Sommer über sind wir immer in Heringsdorf. Na, nun schlucken Sie mal nicht. Die 2 Monate werden ein echter Prüfstein Ihres jungen Liebesbundes sein. Fortan verbrachte Emil seine ganze Freizeit in Löwenbergs Küche. Zidorn hatte nicht mehr dagegen, denn da Löwenberg den Bund gut geheißen hatte, bitteschön. Und wenn sich sein Geselle nun so ja Ringe kaufte, er, Zidorn also, musste sie schließlich nicht bezahlen. Mensch, Emil, da hast du dir ja verausgehabt. Dublé. Sieht aber echt aus, was? Ohne jede Schramme. Du, ich hab mir überlegt, mit 2 Betten fangen wir nicht an. Erst kaufen wir die Küche, ein Chaiselon und ein Bett. Hast du recht. Und die 2 Gesellen, die müssen ran, dass es kracht. Na, nicht so wie der Tisch, der geschlagene 10 Minuten frühstücken tut. Und 3 Kinder. Jungs, und die frisiere ich eigenhändig, kurz und zackig mit einem Scheitel, wie es sich für einen Preußen gehört. Ah, vielleicht in mich? Oh, aber höchstens. Ja, und so ein kleines Bücherregal muss auch gleich zu Anfang sein. Wenn Frau Löwenberg die Seeluft nicht verträgt, sagt sie, sind wir schon in 5 Wochen zurück. Und dann weißt du auch schon, wie es mit deinem Militär ist. Aber mit die Hedwig bloß juden Tag und juden Weg, hörst du? Und wenn du mir nicht jeden dritten Tag schreibst, komm ich persönlich mal an. Emil. Oh. Das hätte den englischen Eduard so passen können. Dass er Franz Josef in Ischl gegen Deutschland aufhetzt. Also nichts von Politik, bitte. Da kann der Chef bitterböse werden. Bitte. Das fängt immer ganz loyal an und dann geht's über Kaisers kurzen Arm. Na. Also nicht bei Ihnen, Herr Neumann. Ich meine nur, Generell. Was sagen Sie denn zu den neuen Asphaltstraßen und die elektrische Beleuchtung jetzt überall? Stinken tut das wie die Pest, das Asphalt. Aber rollen tun die Wagen wie geschmiert. Sehen Sie die Kutsche? Früher hörte man die Leute immer an- und wegrollen. Jetzt geht das viel leiser. Mensch, Markowski ist... Hat wohl mit seinen Pferden was gewonnen, dass er in Urlaub fährt. Ostsee kann der sich allemal leisten. Löwenberg sind ja auch schon da. Nicht mal, Herr Kubinke? Ja. Hatten das von einem Braut schon geschrieben? Aber kräftig. Wenn Sie mal sehen wollen. Hä? Oh, saubere Schrift, Tatsache. Kenn ich die Jähend? Große Seebrücke von Heringsdorf. Darf ich mal in die Hand nehmen? Ja, bitte. Ja, ja, große Seebrücke. Lieber Emil. Mit H schreiben Sie sich, Herr Kubinke? Ich, gestatten hier Sie... Hier ist es sehr schön, besonders die Kurkapelle ist sehr... Das H von Emil gehört eigentlich in das Seer. Hat Ihre Braut wohl verwechselt. Also ich fress einen Besen, wenn's bei der Hedwig nicht gefunkt hat. Hä? Wie meinen Sie denn das? Darf ich die Karte? Ah, bitte. Wirklich ganz reizend, Ihr Fräulein Braut. Jetzt in der Sommerkledage fällt das erst auf. Also ich meine den Bauchertisch. Ja, sowas kommt von sowas. War das nicht eine Stiefliebste von Ihnen, Herr Kollege? Aber Herr Tesch. Metzgergeselle Schmelo wird Papa. Meinen Sie? Na, Mama wird da schlecht werden. Kubinke hörte schon ja nicht mehr hin. Was ging Ihnen die Hedwig an? Er hatte weit wichtigere Gedanken zu denken. Für morgen war er nämlich in die Infanteriekaserne Einbeckstraße bestellt. Zur Musterung. Er sah der Stunde mit Stolz entgegen, denn gegen Kaisers Rock ließ sich nichts sagen. Da Kubinke vaterländischer Gesinnung war und es für ihn nichts Höheres gab, als wie den Kaiser und sein ganzes hohes Haus, und er in Treue als Barbier dem Kaiser und dem Vaterlande dienen wollte, Kaisers Rock gehörte dazu. Wenn ihm auch die anstehende Trennung wegen Pauline ein bisschen schwer fiel, seine Frau musste es verkraften können und warten. Basta. Kameraden aufs Pferd, aufs Pferd, ins Feld in die Freiheit gezogen. Ach, dass der Tesch nie die Manschettenknöpfe zurückgibt, soll er sich da selber ein paar Silberne kaufen. Im Felde, da ist der Mann noch was wert, da wird das Herz noch gewogen. Sie hören Kubinke am nächsten Morgen. Es hebt ihm mächtig die Brust. Man gut, dass Tesch ihn nicht beobachten konnte. Der mit seiner lauen Haltung hätte gewiss nicht das notwendige Verständnis für Kubinkes Vaterlandsgefühle gehabt. Unter Gesumm von lauter forschen Sachen war er schließlich bis Foto Adumeit in Nähe der Einbeckstraße gekommen. Der dicke Adumeit stand auf der Schwelle von seinem Geschäft. Na, junger Mann, dass Sie heute dran sind, das merkt man auf 5 Kilometer Entfernung. Infanteriekaserne, was? Jawohl. Sie beknipsen wohl die gesamten Rekruten. Ja, so sehen Sie aus. Nur Offiziersränge. Ausnahme ist natürlich die Schützenschnur. Lässt sich nichts möglich machen, Meister? Ich bin zwar neu... Nach der Musterung. Und wenn Sie dann 6er zulegen, na ja, dann hole ich Ihnen Ihre Renommierschnur samt Uniform aus dem Spind und dann sollen Sie mal sehen, was Sie für ein flotter Bursche sind. Aber nur erst mal rein und gemustert. Zivilistenuniform, nee. Das mache ich nicht. Mit Kaisers Rock ist nicht zu scherzen. Halt! Musterung links! Hintereingang eine Treppe. Das ordinäre Pfeifen wird eingestellt. Sie sind hier in einer Kaserne, Mann! Bewegung! Ja, Menschenskind! Welcher Vollidiot knallt da seine ungewaschenen Plattbeine über den Flur? Hey, Sie Minusmann, hier ist kein 7-stöckiges Wanderscheißhaus, wo Sie obszönen Schweinereien grüllen können. Links rein hier, Hosen runter und die Hühnerbrust legen Sie auch gleich frei. Verstanden? Ja. Ja, ja. Jawohl, Herr Leutnant, klar? Ja. Jawohl, Herr Leutnant, verstanden? Jawohl, Herr Leutnant. Also, weiter im Alphabet. Ja, Menschenskind, hier wird die Schnauze gehalten. Falk. Ja. Falke. Hier. Falkenberg. Nicht anwesend. Fang auf. Hier. Fanselo. Ja, hier. Fanzin. Nicht hier. Feilschengeld. Hier. Ah, Menschenskind. Wer sind Sie denn? Schmelo, Herr Oberleutnant. Justav Schmelo. Und Sie? Kubinke, Herr Leutnant. Emil Kubinke. Friseurgeselle. Und Sie, Schmelo? Beruf? Schlechter, Herr Oberleutnant. Brustkasten wie ein Bullenkalb. Haben Sie Lust zur Marine? Jawohl, Offizier. Mensch, Unteroffizier, hauen Sie dem Herrn Kubinke das Messholz nicht so auf den Kopf. Schöne Frisur wird ja ruiniert. Fassen Sie nicht so hart an, sonst sagt er Ihnen weg und Sie müssen Herzmassage machen. Abtreten. Darf ich fragen, Herr Offizier, bin ich genommen? Ich werde mir mit Ihnen die Front versauen. Wir nehmen Rücksicht auf Ihre schwachen Augen, verstanden? Sie haben doch schwache Augen. Nicht, dass ich wüsste. Eine Augenuntersuchung hat auch gar nicht stattgefunden. Sie haben schwache Augen, verstanden? Jawohl, Herr Leutnant. Rhinoceros, raus! Das Vaterland nahm Rücksicht auf die Gesundheit des Untertanen Emil, der nun ganz verstört nach Hause trabte und noch ja nicht wusste, wie er mit der unvermuteten Freiheit klarkommen sollte. Beim Fotografen Adomeit jedenfalls ging er nicht vorbei, obwohl ihm das 10 Minuten Umweg eintrug. Ja, das war ein kleiner Schlag für Emil Kubinke. Und er brauchte ein paar Wochen, um sein moralisches Rückgrat wieder zu festigen. Aber dann kam auch Pauline und dann war die Welt in Ordnung. Donnerschlag, Pauline. Das ist ja ein richtiges Segelboot. Und ganz aus Perlmutt. Dreh's mal um. Ansicht vom Damenbad Heringsdorf. Für dich, Emil. Pauline. Na, junger Mann. So schmuck und braun, wie Ihre Pauline zurückgekommen ist, da müssen Sie sich ranhalten, sonst schnappt sie Ihnen noch einer weg. Nee, nee. Ach, Frau Löwenberg, da habe ich keine Sorge. Sollte er aber, sollte er. Sehen Sie, so ist es. Man denkt, es ist alles im schönsten Gleis. Schon macht es einen Ruck und, naja, haben Sie die Bemerkung vergessen, dass Hedwig in sogenannten, na, in anderen Umständen sein dürfte? Markowskis haben den Zustand ihrer Hausangestellten, welch selbige bekanntlich ledig ist, mittlerweile auch definiert. Und nun muss Frau Markowski mit Hedwig ein Gespräch führen. Tja, was machen wir denn nun, Hedwig? Das ist einfach zu dumm. Ich begreif das auch nicht. Also ich hab jedenfalls nicht dafür gekonnt. Vielleicht wäre es gut, Sie würden mir den Vater des zu erwartenden Kindes nennen. Ich könnte dann über unseren Wohltätigkeitsverein einiges für Sie arrangieren. Und vor allem zunächst mal die Kosten für die Entbindung vom Vater verlangen. Ach nee, nee, Frau Markowski, den Vater kann ich Ihnen um keinen Preis sagen. Verstehe Sie ja. Aber ein weiterer Dienst Ihrerseits bei uns in diesem Zustand ist einfach nicht angängig. Aber ich Frau weiß, Markowski, Sie werden bis zum letzten Tag durcharbeiten, aber Sie müssen doch schon jetzt an die Gesundheit von den Kindchen denken. Sie wissen doch, Eltern sind Eltern. Ja, na und? In die mitfühlende Obhut Ihrer Eltern sollten Sie sich jetzt begeben. Meine Eltern? Zu die darf ich damit nicht kommen. Hedwig, wenn eine gewisse Scheu Ihrerseits, ich meine, ich kann für Sie an Ihre Mutter schreiben. Das ist gut gemeint von Ihnen, aber ich sah Ihnen, das geht nicht. Also, dann werde ich selbst zu Ihren Eltern nach Prenzlau fahren. Seien Sie mal versichert, Ihr Vater legt schließlich beide Hände über Sie. Na, wenn's mal dabei bleibt. Der säuft nämlich. Aber Hedwig Kindner, denken Sie dir, dass Sie die Erste sind, die in solcher Situation nach Hause findet? Ach, denke ich ja nicht. Meine Schwester ist auch schon da mit 2 Jahren. Ach Gott, naja. Na, dann mögen Ihre Bedenken hier angehen. Na, machen Sie sich keine Sorgen, Kind. Ich werde noch heute an die Vorstandsdamen des Augustenentbindungsheims schreiben. Das ist eine gute Idee. Schreiben wir ich heute auch noch. Herrn Justav Schmelo, Hardenbergstraße 3. Lieber Justav, setze dich von meinen zukünftigen Mutterfreuden in Kenntnis. was denn ich wirst ableugnen können, indem, dass du der Vater bist. Ich verlange keine Heirat unsererseits, da ein Fleischer nur auf reiche Mädchen freit. Aber dass du mich im Unglück nicht verlässt, sonst wird dir das Gericht Feuer machen. Auch wenn du mich in Elend gebracht hast, immer in Liebe, deine Hedwig. P.S. Antworte gleich, denn meine Herrschaft setzt mir auf die Straße. Den Brief nun, den Gustav Schmelo zurückschrieb, will ich Ihnen verschiedene Ausdrücke wehen, nicht wörtlich wiedergeben. Hören Sie sich Hedwig an, wie sie den Brief zum dritten Mal überfliehen tut. Werd ich dir was husten? Für andere Leute hören den Vater spielen. Hol dir doch den Pomadenritter ran oder den Postfritzen. Das ist ja gemein, das ist ja schon über ein Jahr her. Die können dann zusammen für das Kind eine Aktiengesellschaft gründen. Bei mir musst du früher aufstehen. Jederzeit Zeugen beibringen, mehr Väter aufziehen, als dir lieb ist. Also im Übrigen kannst du den Klageweg gern beschreiten. Ich fahre für Jahre zur See. Det Ass. Hinten höher, Herr Neumann. Bitte, Herr Tesch. Ach, Herr Tesch, was ich Sie fragen wollte. Neulich saß ich ja mit Markowski zu einem Glase beieinander. Sie wissen ja, ich als pensionierter Assessor, man muss ja mal unter die Leute, nicht wahr? Ist das wahr mit der Hedwig? Ist es. Ach, und der Markowski deutete an, man habe Vermutungen betreffs Ihres Kollegen? Wirklich? Tja, ich kann Ihnen auch nur sagen, was ich erlebt habe. Na, was haben Sie denn erlebt? Na, wie ich neulich über einen Neuendorfplatz hin tut, da kommt mir Hedwig entgegen. Dicke Vinyl fährt taktisch und so, ja. Ich frage, wie ihr seht, sagt sie, ich arbeite jetzt als Näherin und nächstens gehe ich ins Augustenentbindungsheim. Aber warten Sie ab, Ihr Freund Kubinke, der wird sich dann auch zu seinem Sohn bekennen müssen. Also doch, dieser Schlawiner. Na, sag ich zu der Hedwig, da wird sich der Kubinke ja freuen, wenn er sie wird heiraten dürfen, sagt sie. Quatsch, heiraten kann ich alleine, zahlen soll er. Naja, aber... Wollten sich denn nicht Markowskis an der Entbindung beteiligen? Meine finanziell. Ich weiß. Mir brauchen Sie nichts zu erzählen. Kennen Sie Markowski auch schon lange? Na, dann wissen Sie ja, weshalb der Olle Markowski plötzlich so spendabel ist. Auch wenn seine Olle davon nichts ahnt. Der hat ja wochenlang nicht schlafen können. Was soll nicht sagen? Und die Alimente also, die soll nur der Kubinke übernehmen. Ja, also ich weiß auch nicht, was die Hedwig sich denkt. Ich kenne ihn ja weiter nicht, den Kollegen Kubinke. Ich denke immer, das ist ein bisschen fein für uns, weil er doch bis Obersekunde gegangen ist. Ja, vielleicht hat er Geld, ich weiß nicht. Hedwig jedenfalls behauptet, so ein bisschen Alimente fiele bei dem überhaupt nicht ins Gewicht. Sieh an. Ja, mir tut er ja ein bisschen leid. Gerade jetzt, wo er mit seiner Pauline was Festes hat. Na, da werde ich in den nächsten Wochen aufpassen müssen. Eine interessante Begebenheit, Herr Tesch. Aber wehe, Sie sagen ein Wort zu Kubinke. Sie, sonst mische ich Sie in Sidonin und wenn Sie dreimal Assessor gewesen sind. Also, 3 Monate mietfrei und danach noch 2 Monate 100 Mark weniger. Na, aber feucht ist es hier. Och, das verliert sich. Ist ja erst frisch eingerichtet. Sieh mal, Pauline, Vakuum rein, ja. Oh, das haben nicht mal Löwenbergs. Und da hinten, da geht's gleich in die Wohnung. Und vergessen Sie nicht, ein hochherrschaftliches Haus und gute Laufkundschaft. So was haben Sie selten beisammen. Die beiden schwammen im Glück. Der Laden gefiel ihnen und Kubinke kribbelte es richtig in den Fingern, denn er gedachte, Zidorn noch diesen und jenen von der Stammkundschaft wegzuziehen. Und auch Pauline strahlte. Ach, wie freut man sich, wenn man mal lauter hübsche Sachen erzählen darf. Ihr Vater hatte heute die Zustimmung zu ihrem Liebesbund geschickt und Emil auf Neujahr zu Besuch eingeladen. Wie gesagt, lauter schöne Aussichten. Allerdings, wenn wir 3 Wochen weitersehen, erkennen wir eine kleine dunkle Wolke. Und ich werde das Gefühl nicht los, als wie, da braut sich was zusammen. Aber Vater Piesecke, erkennen Sie mich nicht? Sie sind das, Fräulein Emma. Ich hätte Sie fast nicht erkannt. Ein bisschen runder sind Sie geworden nach dem Kind, oder? Tja, bei mir hat das gut angeschlagen. Ja, und überhaupt, also, vornehm sehen Sie aus. Eine richtige Dame. Ich bin jetzt beis Theater. Ah. Choristin. Und was mein Bräutigam ist, der will mir für die hohe Bühne ausbilden lassen. Wie geht's denn Ihrer Frau? Oh, so, lala. Und die Jastorf? Noch in alter Frische? Ich meine... Und wie? Also, der hier, Olla, ist aber auch zu dämlich, sag ich Ihnen. Fährt dauernd zur Kur, derweilen Sagen Sie, Piesecke, hat sich der schlechter Geselle mal wieder sehen lassen? Wie hieß doch der gleich? Schmelo, Jastorf Schmelo. Ja, Schmelo hieß er. Der ist beim Militär. Ach so. Und der kleine Briefdreher? Ja, die haben wieder ein Kind. Aber der hat ja heiratet? Ja, das ist er doch schon seit 10 Jahren. Und Schulden hat das alles, sag ich Ihnen, Schulden. Der Kaufmann nebenan will schon klagen. Und wie geht's meiner alten Freundin Hedwig? Ja, die ist ja jetzt auch niedergekommen. Ein Jungen hat sie, seit einer Woche. Meiner ist schon 6 Wochen auf der Welt. Dann wird sich die Hedwig ja mit dem Kubinke eine Wolle kriegen. Das freut mich für den Kubinke. So was wie der. Will ein gebildeter Mops sein. Erst machte der Hedwig ein Kind und jetzt hat er sich mit der Pauline verlobt. Ich sage immer, zu vornehm zum Grüßen, aber zu dämlich, sich die Schuhe zu putzen. Die Pauline, mit der Pauline geht er also. Ja, sogar einen eigenen Laden wollen sie offen machen. Ich sage Ihnen, da steckt Pinke hinter. Pinke, sage ich. Das wird's wohl sein. Von die kleinen Leute hat sich der Kubinke doch immer weggehalten. Und warum? Weil er Pinke hat. Darum. Das wird's wohl sein, Herr Piesecke. So ist es, Fräulein Emma, so ist es. Jetzt ist es ja schon gleich 10 und um 10 treffe ich mir mit meinem Bräutigam. Ich wollte ja auch nur mal guten Tag sagen, Herr Piesecke. Wenn ich das nächste Mal wiederkomme, schreibe ich vorher. Ja. Vielleicht ist Ihre Frau dann wieder gesund und kann ein paar Kartoffelpuffer machen. Also für sowas hänge ich mir auf. Ja. Das Schicksal, meine sehr verehrten Damen und Herren, tritt uns oft entgegen wie ein richtiger alter Weidmann, indem es nämlich doppelläufig schießt. Zwillinge hat Hedwig nicht gekriegt. Sie haben ja soeben selber gehört, ein gesunder Junge ist es. Das doppelläufig meine ich anders, nämlich in dem Sinne, dass auch die Emma auf einen Gedanken kommt, der sie folgende Worte auf eine Karte schreiben lässt. Liebe Eltern, betreffs eure wiederholten Anfragen und weil ihr meinen kleinen Sonnenschein so liebevoll pflegt, will ich mit dem Namen des Kindesvaters nicht länger hintern Berg halten. Es ist Emil Kubinke, Friseurjehilfe bei Salon Zidorn, Sophie Charlottenstraße. Übers Vormundschaftsgericht könnt ihr dann wieder einen Teil eurer Auslagen reinkriegen, ebenso mit den Alimenten regelmäßig. In Liebe, eure Emma. Darf ich fragen, ob hier... Kommen Sie näher, meine Herr. Sie können gleich Platz nehmen. Danke, rasiert bin ich bereits. Was ich wollte, finde ich hier einen Frisiergesellen Emil Kubinke? Was steht zu Diensten? Eine Quittung noch eben, bitte. Dieser Brief ist für Sie. Besten Dank. Auf Wiedersehen. Ach, Herr Tesch, da fällt mir ein, Sie wollten doch noch eine Kopfmassage vornehmen. Ist gut, Herr Neumann. Ist es ein wichtiger Brief, Herr Kubinke? Nichts von Belang. Vielleicht hat er geerbt, ihr Kollege Kubinke, und die Erbschaft ist mit einer Hypothek belastet. Ich muss nur mal eine Sekunde, bitte. Na, was denn? Rasieren Sie mal wenigstens fertig, oder was? Sofort, mein Herr. Sofort. In Sachen betreffend Vormundschaft über dem am 8. November 1908 geborenen Gustav Lämmchen, Sohn der unverehelichten Plätterin Hedwig Lämmchen, wird hiermit für den 22. November 12,5 Uhr Königliches Amtsgericht Zimmer 312 geladen. Und das ist ein Irrtum. Lämmchen kenne ich nicht. Und eine Plätterin habe ich überhaupt nie gekannt. Was ist denn nun? Ja, ich komme schon. Das ist denn einfach mit Samtschaum vor der Nähe sorgen. Entschuldigen Sie. Ach, sagen Sie mal, Tisch, was ist denn eigentlich mit der Dreilen Hedwig von Markowskis geworden? Na, die hat ja nun ein Kind gekriegt, heißt es. Was sie nicht sagen? Na, arbeiten tut sie auch wieder. Ich hab Leuten hören als Plätterin. Au! Entschuldigung, mein Herr. Haben Sie mal den Alaunstift, Kollege Tisch? Ich bin eben ein bisschen, ich weiß auch nicht. Also noch einmal möchte Ihnen das aber nicht passieren, Sie, ja? Am Abend konsultierte Kubinke eine geschlagene Stunde lang den Reklamekalender von einer bekannten Firma. 6, höchstens 7 Monate war das her mit Hedwig damals. Und wenn in der Obersekunda die menschliche Fortpflanzung auch nicht auf dem Programm gestanden hatte, so viel Kenntnis war dem Kubinke nun doch zugewachsen. Ruhe zog in sein aufgescheuchtes Gemüt und er beschloss, den Brief einfach zu ignorieren. Was hat er denn gesagt? Mensch, Neumann, jeden Tag wollen sie frisiert werden. Was soll ich denn mit ihrem Kopf noch machen? Zahle ich oder zahle ich nicht? Na also, machen sie, was sie wollen. Von mir aus lehen sie die drei Haaren als Pik, aber was hat denn ihr Kollege nur gesagt, Mensch? Ja, nichts hat er gesagt. Blass ist er geworden. Na, ich kannte mal einen, der war Kapitän, der hat für 7 Kinder gezahlt. Und dabei war der immer bloß 1 Monat im Jahr auf Land gewesen. Stell sich mal vor, der wäre ein ganzes Jahr auf Land geblieben. Ja, also zu mir sagt er ja nichts, der Kubinke. Tut immer so, als wäre alles in Ordnung, aber 16 Jahre lang jedes Jahr 180 M? Na, das dürfte ihm schwerfallen. Und ob. Warum hat er sich aber auch nicht zurückgehalten? Tja, ich weiß ja nicht, was in dem Brief so genau drinne steht. Aber wenn die Hedwig, das Luder, behauptet, das Kind wäre von ihm, na, dann wird's wohl so viel kosten. Aber Sie tun ja, als wäre das fraglich, Herr Tesch. Ob das Kind von Kubinke ist, ist durchaus fraglich. Na, ich will kein unjutet Wort über Hedwig reden, aber die denkt, den Kubinke kann sie schröpfen, weil der Esel sich alles gefallen lässt und weil er angeblich Geld hat. Hat er denn welches? Oh, das bisschen Ersparte. Auf seinen Salon muss er eine Hypothek nehmen, so ist das. Meine Herren, würde ich vor das Gericht sagen, die Zeugnisse der Mündelmutter sind die eine Seite, auf der anderen Seite aber stehen die Pluriums. Bei Alimente sind die Pluriums die Hauptsache. Und im Falle Hedwig wären da der Zigarrenfritze, Schmelo, der obeinige Briefträger, ein Kunde, dessen Name ich hier nicht nennen will. Ist schon. Kubinke sollte sich einen Rechtsanwalt nehmen. Na, den Veilchenfeld von der Blumenstraße, der ist doch auf Alimente spezialisiert. Ja, und? Wie verhält sich dazu Kubinke? Also, die haben noch alles erklärt, oder? Kein Wort. Naja, ich dräng mich doch nicht auf. Nee, kommen muss er. Angeblich ist er doch so ein feiner Pinkel, hat alles, weiß alles, aber ich sage Ihnen, Neumann, der Kubinke kommt noch und braucht mich. Darauf warte ich. Ist ja eigentlich ein feiner Mensch, der Kubinke. Herr Tesch? Ja? Mit dem Chef habe ich bereits gesprochen. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn Sie mich heute bei der Außerhauskundschaft vertreten? Ich habe einen Termin wahrzunehmen. Aber ja, ein Kollege. Wird umgehend gemacht. Ja. Nee. Ich dräng mich nicht auf, aber unter uns Männern haben sie einen Anwalt. Wie kommen Sie denn darauf? Nein. Ich bin als Zeuge geladen. Herr Kubinke, wenn die andere Partei aber einen Anwalt hat, die zieht ihn nicht völlig über die Ohren. Lassen Sie sich doch raten. Also ich muss doch bitten. Was unterstellen Sie mir eigentlich? Ich verstehe Sie ja, es ist Ihnen fatal, aber... Ach, wir haben darüber nicht zu reden, Herr Tisch. Ganz wie Sie wollen, Herr Kubinka. Na nur, Herr Tisch? Ja, ich habe heute mit Herrn Kubinka getauscht. Warum denn das? Aber Fräulein Pauline, weil er zu Gericht ist. Wie in dem Kind, das die Hedwig von ihm hat. Nein. Na, tun Sie doch nicht so. Ja, wer hätte das geahntet, Fräulein Pauline? Aber dass er nicht mal zu Ihnen was gesagt hat. So ein gemeiner Mensch. Vielleicht wollte er Sie nur nicht aufregen. Vielleicht stimmt das auch alles ja nicht. Ach, ich bin vielleicht ein dusseliert Aas. Pauline, na was ist denn? Das Kind von Hedwig, das ist von Emil. Nein. Der ist für mich erledigt. Also diesen Mann werden Sie nie heiraten. Nehmen Sie doch lieber den Kutscher aus Heringsdorf, den kleinen Schmucken. Ich hab ja gedacht, Pauline weiß Bescheid. Sonst hätte ich mir ja jede Bemerkung verkniffen, nicht wahr? Nee. Das war schon ganz gut so. Pauline wäre ja fast in ihr Verderben gerannt. Also ist es aus mit Pauline und Emil. Bart ist ab, denken Sie. Nee. Weit gefehlt. Eine volle halbe Stunde heulte Pauline wie ein Schlosshund. Dann schrieb sie 3 Varianten von Abschiedsbriefen an Emil und kombinierte dabei aus dem allgemeinen Liebesbriefzusteller die Rubriken Vorwürfe an eine liebende Braut wegen mehrfacher Untreue und Zurückweisung eines Verehrers aus Vernunftgründen. Dann las sie tränenüberströmt das ganze Elaborat noch einmal durch, riss es fein säuberlich in kleine Stücke, machte das Fenster auf und schmiss die Schnipsel raus. Geradewegs aufs von Piesecke frisch gehakte sind sie geflattert. Aber das sah Pauline schon nicht mehr, denn sie saß vor Kubinkes Foto, betrachtete ihren Doublé-Ring und dachte, dass sie das schon überwinden werden. Frau Löwenberg konnte sich nicht genug wundern, als sie eine Viertelstunde später klaren, schönen Gesang aus Paulines Zimmer hörte. Uns getraut, ei, sprich, sag du's. Termin! Wenn sich der Beklagte hier ständig auf einen vagen Termin beruft, so brauche ich wohl eigentlich nicht darauf hinzuweisen, dass er mit diesem Einwand vor dem Richter keinesfalls durchdringen dürfte, denn das Gesetz spricht denjenigen als Vater an, der sich der Gunst der Mündelmutter zwischen dem 302. und dem 180. Tag vor der Geburt des Kindes erfreut hat. Und selbst wenn dieser, ich wiederhole, vage Termin richtig wäre und der Beklagte es ja keineswegs zur Wahrheit verpflichtet, so würde auch diese Tatsache, wie ich anhand jedes Kalenders nachweisen kann, keineswegs gegen die unterstellte Vaterschaft des Beklagten sprechen. Hohes Gericht, ich stelle anheim. Tja, Herr Kubinka, wollen Sie damit nun die Behauptung aufstellen, dass während der Konzeptionszeit eine andere Person mit der Mündelmutter verkehrt hat? Aber es muss doch wohl... Sie wollen diese Behauptung also aufstellen? Aber... Vom medizinischen Standpunkt ist es doch gar nicht anders möglich. Vom medizinischen Standpunkt, Herr Richter. Erkennen wir auf Zahlung einer Alimentationsleistung in Höhe von 180 Reichsmark in 4 Raten zu folgenden Terminen. So schnell ging das Ganze, dass Kubinka nicht einmal dazu gekommen war, seine auswendig gelernte Rede abzuziehen. Bloß zum Schluss die Wendung, das ist vom medizinischen Standpunkt aus unmöglich. Die war ihm noch eingefallen. Er hatte die ganze Zeit auf Hedwigs Vater gestarrt, den Schuster August Lämmchen aus Prenzlau, welcher seinen grünen Friesmantel mit 4 Kriegermedaillen besteckt hatte und einen Zylinder auf dem Kopf trug, den das Märkische Museum schon 2-mal hatte erwerben wollen. Vergeblich natürlich. Ziehen wir also die Summe. Kubinka war durchgeknetet worden wie gehacktes. Fehlte nur noch einer, der jetzt eine Bulette knetet aus ihm. Und das Bekneten wurde im Geschäft bei Zidorn gründlich vorbereitet. Olle Neumann saß schon lange da und spannte auf Kubinkas Auftritt. Markowski wollte auch mal kurz vorbeikommen, um die Physiognomie des Verurteilten zu studieren. Und Tesch, na, der wollte seinem Kollegen beweisen, dass er auch nicht aus Dummsdorf war. Tesch wusste natürlich, dass man per Berufung so ein Urteil noch säuberlich zurückspulen konnte. Aber einen kleinen Wischer musste Kubinke nun doch mal versetzt bekommen. An der Ecke, kommt er. Aber nicht lachen, Neumann. Ganz ernst bleiben. Ja, doch, Herr Tesch, mache ich ja alles. Guten Tag. Tag, Herr Kubinke. Na? Schönes Wetter draußen? Rasieren bitte, Herr Tess. Wir warten auf den Gericht. Haben Sie einen Schuldigen erwischt? Bitte? Waren Sie Belastungs- oder Entlastungszeuge? Ich war... Mensch, Kubinke, das sieht man Ihnen doch an, dass Sie verdonnert worden sind. 16 Jahre zahlen, eine schöne Zeit. Haben Sie denn wenigstens die anderen alle angegeben? Wer kann denn der Person das beweisen? Sie haben Humor. Die ist doch mit den schlechter gegangen. Und mit den Zigarrenfritzen. Und mit dem Briefträger. Die müssen alle ran. Und schwören müssen die. Ja, aber... Hören Sie zu, Kubinchen, morgen gleich gehen wir zu Anwalt Veilchenfeld, der schafft es spielend. Aber warum haben Sie mir denn das nicht gleich gesagt, Herr Tesch? Na, Sie haben doch Wunder wie stolz getan. Ist der Chef da? Hinten, Herr Markowski. Bei seinen Zidornin wollen Sie eine Pulle? Nee, fragen wollte ich, ob Aurora das Rennen machen wird. Ach, Kubinke, wie sehen Sie denn heute aus? Na, von Ihnen möchte ich mal heute aber nicht rasieren lassen. Keine Bange, Kubinke. Von wem für Markowskis Hedwig den Vater markieren? Was ist denn, Herr Markowski? Nix. Was soll denn sein? Erlauben Sie. Ich komme denn wieder, wenn der Chef vorne ist. Sie meinen, Herr Tesch, da wäre eine Rettung? Eher hätten Sie mit unser Eins reden müssen. Eher. Aber verloren ist noch nicht. Gebe Garantie. Für Kubinke, mit Quittung. Oh, das Gericht ist aber schnell. Das Urteil nehmen wir gleich mit zu Veilchenfeld, als Beleg. Wiedersehen. Was ist Ihnen denn? Kubinke, lassen das Urteil doch nicht einfach fallen, Kubinke. Das brauchen wir noch. Ein Stuhl für den Mann. Danke sehr. Das gibt's nicht. Sie sind ja ein Löwe, Kubinke. Neumann, da ist Ihr Käpt'n ein Waisenknabe dagegen. Die lange Emma gibt Kubinken als Vater von ihren Gerhard an. Gerhard, so ein feiner Name. Geschmack jedenfalls hat das Mädchen. Sitzen Sie doch nicht so da, Kubinke. Ziehen Sie sich um und nicht so vornehm, hören Sie? Den Autoschal lassen Sie im Schrank, wir gehen zu Veilchenfeld. Aber allungs, wie Sie zu sagen pflegen. Ehrlich gesagt, ergreift mich eine große Lust, an dieser Stelle mit dem Erzählen aufzuhören. Dann könnten Sie sich wenigstens vorstellen, dass es ein glückliches Ende nimmt mit Emil Kubinke. Aber wie es so ist, mit einem Emil Kubinke kann es kein glückliches Ende nehmen. Also, meine Damen und Herren, hören Sie auch den reellen Schluss. Aber das ist doch ganz unmöglich. Vom medizinischen Standpunkt aus gesehen, ist es ganz unmöglich. In dem Moment, wo die dicke Hedwig ihren Vater über den Potsdamer Platz führte, um den gewonnenen Prozess würdig zu feiern, in dem Moment, wo sich die lange Emma mit ihrer Wirtin um einen seidenen Unterrock stritt, welchen die Wirtin als den ihrigen erkannt haben wollte, in dem Moment, wo sich Pauline die Sätze zurechtlegte, mit denen sie Emilen den Kopf abreißen und gleichzeitig liebkosen wollte. In dem Moment, als Tesch in die Kammer hochstiebelte, um Kubinken mit zu Veilchenfeld zu nehmen. Tja, da war es schon zu spät für ein glückliches Ende. Schon viel zu lange hing Emil am Dachsparren. Wie ein Kleid, das beschmutzt worden ist, hatte er sein Leben weggeschmissen. Angeekelt, voll Wut, Scham und Angst. Die Balkon-Amazone aus Jips lächelte süß wie immer, die Wetterfahne quietschte und auf dem Kopf von Nizinkius Amorette saß ein Sperling und äuchte mit schrägen Kopf nach unten auf das frisch Gehakte im Vorjarten. Dort hob der Wind kleine weiße Papierschnipsel hoch und trug sie über der Straße. Kubinke, nach dem gleichnamigen Roman von Georg Herrmann. Erzähler Norbert Christian. Kubinke, Edgar Stecher. Pauline, Dorit Gebler. Emma, Renate Richter. Hedwig, Doris Abesser. Tesch, Hans-Joachim Harnisch. Zidorn, Walter Lendrich. Neumann, Herwart Grosse. Piesecke, Werner Lierk. Löwenberg, Erhard Köster. Frau Löwenberg, Marianne Wünscher. Markowski, Gerd Ehlers. Frau Markowski, Gisela Morgen. Regie, Werner Gronow.